Put Hustler on the Nobs. Guns, guns, souls, souls, bitches, bitches, bands, bands, stitches, stitches, cooks, cooks, geld, geld, gold, gold, guns, guns, souls, souls, bitches, bitches, bands, bands, stitches, stitches, cooks, cooks, geld, geld, gold, gold, guns, guns, souls, souls, bitches, bitches, bands, bands, stitches, stitches, cooks, cooks, geld, geld, gold, gold, guns, guns, souls, souls, bitches, bitches, bands, bands, stitches, stitches, cooks, cooks. Pipe up die Bitch. Ich pipe up die Bitch. Gib keinen Fick, denn mein Money is big. Kauf Louis Bags und du findest es schick. This shit don't impress me. Doch jetzt kommt der Hitter mit Fendi. Beanie Scars, Hülle für das Handy. Ich bin famous und du bist empty. Hitte mit Hitters am Kudamm, die Läden, die Sluts waren am Lachen, doch lagen daneben. Denn heute hab ich Money und ihr steht im Regen. Bin nothing seit Brokeways und ich leb mein Leben. Big Bucks, Bands, Bitches. Es ist Krieg und ich lieg in den Trenches. Team not the track, als ob sie bei Let's Dance ist. Ich schmuggel Drugs von Berlin bis nach Kansas. Mit 18 im Porsche, 18 im Beamer, bin fly wie ein Storch und dann schieße den Dealer, denn ich will sein Reefer, ich will sein Cocaine. Wenn ich dich nicht mag, dann wird das ein Problem. Messages von Groupios auf Instagram, WhatsApp und Telegram. Bitch, mich macht jede an, doch mich macht nicht jede an. Dick in die Pussy, mein Bucket, was das hier? Ich sippe den Dusse, die Bitches so wie Mango, lass sie so wet. Ich bin ein Assi und fix hier im Bett in der Trap. Bin ich am Stand mit meiner Crew an meinem Fuß, der Designer-Schuh von Versace. Erste Linie, ich will das Money in erster Linie, ah. Geld, Geld, Gold, Gold, Guns, Guns, Hoes, Hoes, Bitches, Bitches, Bands, Bands, Stitches, Stitches, Cooks, Cooks, Geld, Geld, Gold, Gold, Guns, Guns, Hoes, Hoes, Bitches, Bitches, Bands, Bands, Stitches, Stitches, Cooks, Cooks. Ich will nur vier Dinge, Geld, Gold, Guns und Hoes. Ficke die Bitch und sie kriegt Vierlinge. Ich kam aus den Trenches, yeah. Ich hatte nichts, Player. Heute bin ich rich. Wie ein New York Knicks Player. Mein Auto made in Germany. Mein Shirty made von Burberry. Mein Weed ist grün wie Kermit Frosch. Young Hustens auf der Berlin Boss. Ich bin hier in Wien der King. Das Weed ist laut, mein Lean ist pink. Der Backpack ist von MCM, nicht von der Marke Liebeskind. Die Bitch, sie ist mir Brain am geben. Ich den BMW am lenken. Und ich tu die schwulen Hater morgen in der Spree ertränken. Oder am WC erhängen. Ich tu deine Freundin bangen. Und deswegen tut man mich den Chief oder den Häuptling nennen. Heute sind es Fans, Leute, die noch früher Hater waren. Ich geh rein bei Giorgio Armani, kopp mir Lederwaren. Diamonds sehen aus, so wie tiefgekühltes Apollinaris. Du bist mad, weil ich und Hustenhaft Jüngling große Stars sind, damn. Geld, Geld, Gold, Gold, Guns, Guns, Souls, Souls, Bitches, Bitches, Bands, Bands, Stitches, Stitches, Cooks, Cooks, Geld, Geld, Gold, Gold, Guns, Guns, Souls, Souls, Bitches, Bitches, Bands, Bands, Stitches, Stitches, Cooks, Cooks, Geld, Geld, Gold, Gold, Guns, Guns, Souls, Souls, Bitches, Bitches, Bands, Bands, Stitches, Stitches, Cooks, Cooks, Geld, Geld, Gold, Gold, Guns, Guns, Souls, Souls, Bitches, Bitches, Bands, Bands, Stitches, Stitches, Cooks, Cooks.